Yeah. Ich mach Sound mit den Jungs, scheiß auf Geschäft, aber hör die Platte, trotzdem klingt der Scheiß drauf perfekt. Ich geh nicht dahin, wo mir nichts bleibt außer Rap, aber das sind meine Freunde, was ich schreib, das ist echt. Und ich steh noch hier, wenn der Vorhang fällt und er scheitert trotz eurem Humor am Geld. Leg dein Ohr an die Box, guck sie vor deinen Helden, doch ich sitz nur an der Bar und supporte mich selbst. Scheiß auf Parts schreiben, jede Zeile von mir ist ein Satz für den Grabstein. Ich muss nicht am Start sein, ich muss nur da sein, wo ich mich zu Hause fühle. Ich bin nicht Freiburgs Wahrzeichen oder Freiburgs Staatsfeind. Es ist ein Drahtseil, auf dem ich leb und schreib, steh und stall, schweb und fall, denn ich geb euch all meine Kraft und am Ende muss ich vielleicht feststellen, dass der Weg zu weit ist hier. Und ich weiß nie, wer sein Wort anhält, doch ich steh immer noch hier, wenn der Vorhang fällt. Und ich bin immer noch ich, wenn der Vorhang fällt. Und ich bin immer noch ich, wenn der Vorhang fällt. Und ich weiß nie, wer sein Wort anhält, doch ich steh immer noch hier, wenn der Vorhang fällt. Und ich bin immer noch ich, wenn der Vorhang fällt. Und ich bin immer noch ich, wenn der Vorhang fällt. Guck, ich steh und fall mit dem Sound hier, glaub mir, doch ich bin noch da, wenn das alles wie ein Traum wirkt. Raus hier, auch wenn der Takt aus diesem Beat verschwindet, weil uns mehr als nur Musik verbindet, sag ich diese Dinge. Bier, Schnaps, Liebe, all in, for life, Nordtribüne, Rap, jedes Wort ist wie ein Torschrei. Manny pumpt den Beat, ich mach zwei krasse Takes und er gibt das Wort für alle aus der Kreisklasse B. So sieht's aus, hier liegt so viel Staub, komm, wir wenden diese Szene jetzt per Drohbrief auf. Es sieht so mies aus, aber scheiß drauf, Rap ist mehr als Kids mit Waffen und nem Premium-Abo bei Rapid Share. Ich find meinen Frieden jetzt in diesem Sound und zeig der Gegend jetzt eine neue Perspektive auf. Und was echtes steht weiter über den besten Fake, doch ich würd mich nicht ändern, wär das gerade hier mein letzter Take. Und ich weiß nie, wer sein Wort anhält, doch ich steh immer noch hier, wenn der Vorhang fällt. Und ich bin immer noch ich, wenn der Vorhang fällt. Und ich bin immer noch ich, wenn der Vorhang fällt. Und ich weiß nie, wer sein Wort anhält, doch ich steh immer noch hier, wenn der Vorhang fällt. Und ich bin immer noch ich, wenn der Vorhang fällt. Und ich bin immer noch ich, wenn der Vorhang fällt.